Daniel. Ja? Ja, warst dabei. Und du weißt ja, was da abgelaufen ist so. Was denn da abgelaufen? Ja, du warst mit der kleinen Schläger und wurde ich dazwischen gestellt, das und so, Mann. Wie dazwischen gestellt? Ja, du hast schon dazwischen gestellt. Warte mal kurz. So, wie dazwischen gestellt? Ja, du warst nur dabei, wo wir uns geprügelt, also wo wir uns mit dem prügeln wollten. Wie prügeln? Weil ich prügeln, Mann. Ja? Ja, hast du dich da dazwischen gestellt? Ja. Ja, so. Ja und? Hast du mir die Nase gebrochen, Mann. Ja und? 1,5 Monate versucht, deine Nummer rauszufinden. Hast du? Wie hast du? Hä? Ich hab 1,5 Monate versucht, deine Nummer rauszufinden. Ja. Und jetzt hab ich deine Nummer. Ja und? Ja und ich will es mit dir regeln. Was willst du denn mit mir regeln? Ja, wie, was willst du mit dir regeln? Wir regeln das. Ich und du. Du und ich? Ja, du warst dabei. Der Esel nennt sich immer zuerst und muss sagen, du und ich, nicht ich und du. Weil das wäre frech, verstehst du? Du warst doch dabei im Cheyenne-Club, oder nicht? Ja, war ich. Ja. Und Mammut? Mammut ist doch, das ist doch gar kein Name, das war doch früher mal so ein Tier, oder nicht? Mammut, Mann, Mammut. Okay. Ja, und nu? Ja, und nu, du warst doch dabei. Ja, und dann habe ich dir die Nase gebrochen. Oder nicht? Ja, ich weiß das, kann mich daran erinnern. Ja. Ja. Und das regeln wir jetzt. Ja. Du hast mir damals die Nase gebrochen. Okay. Mal jetzt. Ich dachte, die wäre nur angebrochen, aber dass sie gebrochen war, das hatte ich nicht gedacht. War gebrochen, Mann. Okay. Das regeln wir jetzt. Ja, ja, können wir ja regeln. Wie wollen wir das? Wollen wir uns am Telefon jetzt dissen, oder? Nee, Mann, nee. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Oder willst du dich nochmal mit mir treffen, nee, damit ich das Bein breche? Hä? Was lachst du so doof, Mann? Ja, ich, nur so. Hä? Ja, nur so. Ja, wie nur so, Mann. Du hast mir damals die Nase gebrochen, dafür wirst du bezahlen. Ja. So, wir treffen uns jetzt direkt. Nee, ich kann jetzt nicht. Wie, du kannst jetzt nicht? Nee, ich kann nicht. Wie? Ja, ich mach grad was Wichtigeres. Weißt hast du? Zeit, Mann. Wann hast du halt Zeit? Ich? Ja. Oh, ich bin heute wieder in der Disco. Wann? Hä? Wann? Später. Wo? Hä? Wo? Im Club. Wann? Ja, um 12 so. Um 12? Ja. Wenn du nicht da bist? Pass auf, du nimmst eine rote Rose in der Hand und dann weiß ich, wer du bist, okay? Hör auf mich zu verarschen, Mann. Ich verarsch dich nicht. Hör auf mich zu. Pass auf, du nimmst eine rote Rose in die Hand. Und pass auf, ich hab eine blaue Rose, okay? Alter, verarsch mich nicht. Doch, und dann wissen wir gleich, zu wem wir gehören, okay? Und dann setzen wir uns zusammen am Tisch, mache ich die Kerzen an, gehen wir ins Bistro, okay? Verarsch mich nicht, Mann. Ich verarsch dich nicht, Digga. Ey, hör mir zu, wir regeln das heute, Mann. Hä? Wir regeln das heute, das ist klar. Ja, wir können das ja regeln. Ja. Mhm. Du kommst alleine. Ja, ich komme alleine. Ja. Und was mit meinen Freunden? Hä? Und was mit meinen Freunden? Wie, was mit deinen Freunden? Ja, wenn die dazu müssen, sollen die zu... Ich muss ja mit denen unterwegs und vorher was trinken. Was? Ich muss doch vorher was mit dem trinken. Mann. Was? Wir regeln das alleine. Warte mal, da will jemand dich sprechen. Darf ich dich mal weitergeben? Hä? Darf ich dich mal kurz weitergeben? Ja. Mein großer Bruder. Mhm. Aber ey, sein Akzent ist ein bisschen komisch, ja? Kleinen Moment. Hallo? Hey, wer bist denn du, Mann? Ich bin der Peter. Wie der Peter, Mann? Ja. Hör auf mich zu verarschen, Mann. Wer ist denn da? Werd sauer. Wer ist denn da? Als Mann. Hey, warte mal, ich bin der große Bruder. Du weißt genau, ich hab mehr Kraft als meine kleine Bruder. Das ist der Mammut, Mann. Ja, du bist der Mammut. Ja. Okay, Mammut. Ja. Ich mag dir jetzt Mammut, ja? Ne? Warte auf. Du kannst ja nicht, mein Bruder hat dir schon die Nadel kaputt gemacht, ne? Junge, pass auf, mit wem er euch anlegt. Nein, weißt du das noch? Auf mit wem er euch anlegt, Mann. Weißt du das noch? Mafia. Er hat dir die Nase doch kaputt gemacht. Und jetzt willst du schon wieder Fresse kriegen? Ich bin Mafia. Ja, ich hab gesehen. Ich bin Mafia, Mann. Ja, Mafia braucht einen Monat eine Nummer rauszukriegen, so wie du, oder was? Mann, ich bin Mafia. Du, hört damit zu, ja? Ich bin Mafia, wir können das auch regeln in einen Pitbull-Kampf mit einem Bär. Ich bin Mafia, Mann. Du bist der Mafia, ja? Du hörst mir zu. Zu welcher Mafia gehörst du denn? Wie, zu welcher Mafia gehörst du denn? Gehörst du zu Fidschi-Mafia? Die Fidschi-Mafia, Mann. Ja, oder was? Elzorn-Mafia. Welche? Elzorn-Mafia. Elzorn? Und das ist hier ganz in der Nähe. Ja. Willst du mir dann in die Fresse hauen? Ja, pass auf, Mann. Ja, aber pass doch auf, du hast doch schon die Nadel kaputt gehabt. Sag's dir im Guten, Mann. Aber du hast doch die Nadel kaputt gehabt. Warum willst du schon wieder Schnauze? Lass mir zu, Mann. Du, ich hör dir zu. Guck mal, aber Schlagen ist keine Lösung. Hey, pass auf, Mann. Gib mal deinen Bruder her. Mein Bruder? Gib mal deinen Bruder. Ja, ich bin noch dran. Wie, du bist dran, Mann? Ja, ich bin noch jetzt wieder dran. Ey, pass auf, ich sag's dir im Guten, du kommst jetzt sofort. Wohin soll ich denn kommen? Ey, weißt du, mit wem du dich hier anlegst, Mann? Ja, mit dem Mammut. Ja. Ja, bist du auch so groß wie ein Mammut? Heißt Hamburg, Mann, Mafia. Ist der Mafia? Mafia mal. Oh, das ist schön. Ich habe auch eine indische Mafia. Du hast eine indische Mafia. Weißt du, wir fahren nicht in dicke Limousine, wir reiten auf Kamele. Wenn wir Stress haben mit Kalaschnikow und Turban. Ich komme mit meinem ganzen Türken-Mafia-Mann. Oh Gott. Selçuk. Der Selçuk ist ja mein Kollege von meinem Bruder. Du bist gar nicht dein Kollege, Mann. Doch, der ist ja mein Kollege. Ja, kennst du Barış noch? Barış? Ja. Und ich kenne alle. Mehmet. Ich kenne alle. Ja, du kennst. Ich kenne Wasserhahn. Ja, und die Fritze. Auerhahn. Ja, das ist klar. Ja, ja. Das ist wie es. Ja, ja. Wie, ja, ja, Mann. Ja, okay, wir treffen uns nachher und ich brech dir nicht die Nase, dann brech dir beide Beine, okay? Ja. Und dann kannst du wieder 3 Jahre versuchen, meine Nummer rauszukriegen, okay? Mann, ist das klar? Ob das klar ist, Fräulein? Wir können uns auch hier ganz anders unterhalten, mein Freund. Ja, Mann, was, ey, du kriegst die Jacke voll sowieso wieder, okay? Was ist denn los? Mit deiner Mafia und dir. Du hast doch bestimmt irgend so eine Rosenmafia oder so. Sister, du weißt ja gar nicht, mit wem du schon anlegst. Nee, weiß ich auch nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Also du Penner. Ja, ja, ist doch gut dann, ne? Nur einen guten Mann. Ja, ich weiß das auch. Ich sag das auch im Guten. Komm, Junge. Hä? Ich schau dir so einen aufs Maul, Junge. Ja, geil. Und wie machst du das? Erklär, sag mal, mit deinen Traum. Sag mal Einzelheiten. 300 Kilo Kampfgewicht auch nichts mehr machen. Ja, sag mal Einzelheiten. Was Einzelheiten, Mann? Ja, Einzelheiten. Ich brauch keine Einzelheiten. Ich komm mal, einen willst du erst mit der Faust oder erst treten? Was? Gleichmesser oder Pistole? Was willst du, Mann? Hä? Was willst du, Mann? Ja, sag doch mal. Ab, Mann. Hä? Ich knall dich sofort ab. Okay, Digga. Dann treffen wir uns heute Abend, ja? Ja, wann denn? Wir treffen uns um 12 im Puff Piano, okay? Was? Puff Piano, ja, Mann? Ja, Nachbar. Du kommst scheinbar. Dann werden wir das ausbumsen gegenseitig, okay? Kommst du, ist klar. Ja. Okay, ich komm dann dahin um 12. Zu lachen. 12 vor der Tür, okay? Deutsche Sache. Okay? Kinder zu lachen. Und bring deine Mutti mit, ja? Du, Sohn, Bo. Was? Pass auf, ich hab 10 Hurensohn gesagt. Was? Sowas darfst du nicht sagen. Hä? Sowas darfst du nicht sagen. Nee, wieso? Okay? Und deine Mutter ist so eine kleine Bitch, Mann. Hä? Deine Mutter was? Ist eine Bitch. Was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, deine Mutter. Was? Bitch, Alter. Was? Komm, mein. Ja, okay, ist gut. Hau rein, denn tschüss, ne? Mach Mut und tschüss Mut und grüß mal Tyrannosaurus Rex von mir. Tschüss! Ey, hör mal zu, du Penner. Ja, was sagt? Deine Mutter. Ja, du hast meine Mutter auch ganz viel angetan und so. Und sie ist dir auch sehr dankbar dafür, okay? Hau rein, ja? Aber ich sag nur, wäre der Hund nicht schneller gewesen, dann weiß ja Bescheid, was dann gewesen wäre. Dann wäre ich dein Vater. So, okay, mach's gut dann, ne? Hör mal zu. Ja, ich muss jetzt auflegen, Digga. Ich kann nicht so viel telefonieren. Meine Telefonrechnung. Dreh dich kaputt, du Penner. Aber meine Telefonrechnung. Fette Sau. Aber meine Telefonrechnung. Sau. Oh. Tschüss denn, ne? Wie, tschüss denn? Ja, tschüss. Ey, du Penner. Tschüss. Hör zu, Mann. Ja, pass auf, hör mal zu. Hör du mir mal zu, ja? Ich kann nicht so viel telefonieren. Meine Telefonrechnung ist zu hoch. Deine Telefonrechnung ist so, du Pisser. Ich hab dich angerufen, Mann. Ja, deswegen ja. Gut. Tschüss. Mach Mut. Hau rein. Ey, du Penner, Mann. Ey. Einen Moment, ey, sag mir erstmal, wo die Kette ist. Was für eine Kette, Mann? Mit der ich dich durch den Dreck gezogen habe. Ich zieh dir gleich deine Mutter. Okay, nein, warte, ey, ja. Weißt du, wo der Panzer ist? Hm? Weißt du, wo der Panzer ist? Ich bin Panzer, Mann. Mit der ich über deine Fresse gefahren bin. So, jetzt hau rein, Mann. Du bist mal so doof, Mann, du musst ein bisschen überlegen. Tschüss! Ah, tschüss, Mann. Ja, tschüss. Ich komm dann, ich hau dir so einen aufs Maul, du Penner. Tritt dir in die Ja.